denn es ist viel zu früh, zu spät. Denn es ist viel zu früh, zu spät. Ich hasse es, versuch's nicht, ich hasse es. Du wartest, ich hasse es, auf irgendwas, komm lass es. Du zitterst, ich hasse es, verbitterst, ich hasse es. Du lebst nicht, ich hasse es, wie schnell die Zeit vergeht. Denn